Willkommen zum Freispiel heute mit Peimann-Beschimpfung, einem dokumentarischen Hörspiel zur Zahnspendenaffäre von 1977. 30 Jahre nach dem Deutschen Herbst sind Helgard Haug und Daniel Wetzel vom Rimini-Protokoll nach Stuttgart gefahren und haben sich dort umgesehen. Im Schauspielhaus, im Landesarchiv, in Stammheim, in einer Zahnarztpraxis. Und sie haben Klaus Peimann getroffen. Peimann-Beschimpfung wurde von der Deutschen Akademie für Darstellende Künste zum Hörspiel des Monats Oktober 2007 gewählt. Ein Ausschnitt aus der Begründung. Der Hörer erlebt, wie unbefangenes Sprechen unmöglich wird, kein Satz mehr naiv gelesen werden kann, alles an Bedeutung und Klarheit gewinnt. Von Enslins Zahnschmerzen ist man schnell bei Peimann, der als fauler Zahn aus dem Kulturbetrieb extrahiert werden muss. Rimini-Protokoll erkundet mit radikal-essayistischer Erkenntnismethode Stimmung und Gemengelage des deutschen Herbstes. Ein aufklärerisches Lehrstück aus einer Frage und vielen bohrenden Antworten. Blicken wir nun zurück auf einen kleinen Ausschnitt bundesdeutscher Geschichte, in dem sich die Frage stellt, auf welcher Bühne eigentlich welches Stück gespielt wurde. Peimann-Beschimpfung von Helgard Haug und Daniel Wetzel. Peter Handkes Publikumsbeschimpfung aufschlagen und dort nachlesen, was er in seinen Regeln für die Schauspieler schreibt. Er schreibt Tell Me von den Rolling Stones anhören. Und in dem ersten Beatles-Film Ringo Starrs Lächeln ansehen, in dem Augenblick, da er, nachdem er von den anderen gehänselt worden ist, sich an das Schlagzeug setzt und zu trommeln beginnt. Neue Regeln aufstellen. Aber vorher noch nachlesen, dass die erste Erklärung der Baader-Meinhof-Gruppe 1970 den Titel Die Rote Armee aufbauen trägt. Bei mir zu Hause steht ein alter Leitsordner. Darin findet sich eine Prozessakte zum Fall Vogler. Sie gehört zur Geschichte eines Mannes, der wenige Jahre nach seiner Heimkehr aus dem Krieg des Öfteren mit Arbeitskollegen über seinen Staat diskutierte. An eine Plakatwand pinkeln, ein herabhängendes Plakat in Streifen reißen und aus Übermut nach einem Arbeitskollegen werfen. Und nach ein paar Bierchen haben sie sich lustig gemacht über die Regierung und übermütig riss Vogler an einer Plakatwand bereits lose herunterhängende Streifen von Agitationsmaterial ganz ab und bewarf seine Arbeitskollegen damit. Gegen ein Plakat des Staatspräsidenten Wilhelm Pieck, die haben dagegen gepinkelt. Genauer, es pinkelten zwei. Der dritte tat dies wohl zu Hause und zeigte die nächtliche Szene an. Und dann kam es zum Prozess und dann ist er 53 wegen Landesverrats und was weiß ich was, wegen Boykotthetze, Kriegshetze, Verbreitung tendenziöser Gerüchte, die den Frieden des deutschen Volkes gefährden, zu 6,5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Da war ich ein halbes Jahr alt. Jo. Und nach 4 Jahren wurde mein Vater auf Bewährung entlassen. Meine Familie und ich flüchteten. Das war dann eine Nacht- und Nebelaktion. Und über Berlin und Ulm sind wir dann nach Stammheim gekommen. Noch genauer, in die heutige Siedlung für Beamte der JVA Stammheim. Wenn meine Brüder aus dem Fenster schauten, sahen sie einen Bolzplatz und den Lagerzaun. Blickt man nun aus demselben Fenster, sieht man den großen weißen Klotz der JVA und die Gefängnismauer. Unsere Mutter musste irgendwie Geld dazu verdienen und da ist man halt putzen gegangen. Sie hielt von nun an das Innenministerium sauber. Im Gymnasium erzählte uns keiner etwas über das Dritte Reich. Die deutsche Geschichte endete für uns in den 20er Jahren. Mein Vater hat weder über den Krieg, den er ganz mitgemacht hat, erzählt, kaum über seine Verletzung in Stalingrad, über die Flucht, war er etwas verstummt. Man blickte nach vorn. Und vielleicht auch deshalb mein Interesse, was ist denn da gewesen? Ich wollte endlich wissen, was dieses Schweigen dahinter ausmachte. Irgendwann schrieb Heinrich Böll Freies Geleit für Ulrike Meinhof. Und das hat man natürlich verschlungen und miterlebt. Inzwischen aber mit dem Gefühl, vielleicht etwas Verbotenes zu tun. Beide Brüder erinnern sich, dass bei unserem Umzug aus Stammheim die ersten Mauern der JVA gebaut wurden. Die Zeit der Terroranschläge, Angst, Zweifel, Verzweiflung, dass Menschen in unserem Land so weit gehen müssen. Die Gewissheit, dass etwas absolut und grundsätzlich nicht stimmt. Eine Steilvorlage machen. An alle gehirnlosen Schweine, Menschen. Auch der deutsche Arbeiter möchte sich an der Spende beteiligen. Die Spende, jedes faschisto-sozialistische Bader-Meinhof-Schwein, Mensch und deren Anhänger aus der ganzen Welt können sich angepisst betrachten. Das gleiche gilt für jedes gottlose Schwein, Mensch. Diese größte aller Spenden habe ich auch der Ulrike Meinhof zuteil werden lassen. Sie hatte es begriffen und meldete sich ab. Brief eines Mannes mit Namen und Anschrift aus Plettenberg. Was machen wir? Lesen. Das ist ja alles hier doppelt und dreifach, Mensch. Frau Noack, die ehemalige Intendanzsekretärin treffen. Das sind ja nur 4 Ordner. Wie viele waren es? 3 Ordner mit negativen Zuschriften und 2 mit positiven. Frau Noack hat das geordnet. Und den Presseordner, an den erinnere ich mich gar nicht. Aber den müsste ich auch angelegt haben. Frau Noack bitten, die ganze Geschichte von vorne zu erzählen. Wie das angefangen hat. Da kam ein Brief, ein hektografierter. Denn es hieß in der gesamten deutschen Presse, ein Brief von Mutter Enslin an Peimann. Das war nicht so. Es war ein hektografierter Brief, wo die Adresse mit einer mechanischen Schreibmaschine eingefügt war. Frau Noack zu überreden, versuchen, durch die Akten zu blättern. Oh nein, bitte nicht. Nein. Das ist doch albern. Schnell blättern, bis ein Wort einen stoppt. Ise Enslin. Einen Blick riskieren. Das ist aber merkwürdig. Den Brief habe ich nicht gesehen. Den hat er wohl bei sich behalten. Sehr geehrter Herr Peimann, ich möchte Sie mit beiliegender Bittschrift nicht schockieren. Das ist interessant. Aber ich habe auch an Sie gedacht, als ich anhand einer sogenannten Prominentenliste das Schreiben 65 Mal verschickt habe. Ich habe später gehört, dass Feltrinelli dabei war, dieser italienische Verleger, Augstein. Den Brief habe ich nie gesehen. Also der Dings da, Spiegelfritze, Schlöndorf, Böll. Hat auch meine Eitelkeit ein bisschen gefördert, dass ich eben so dazugehöre, ja. Von der Stuttgarter Schauspielhaus habe ich, als wir als Pfarrersfamilie 1958 nach Stuttgart zogen, immer interessiert, so auch ihre Bemühungen und Erfolge mit Sympathie, schreibt Föller, und Freude festgestellt. Hat sie recht. Konnte man erleben. Und der Doll, das war der damalige, mein Chef, der hatte den Forst, die Dehne, den Sattmann, den Pleitgen, den Schwab, den Samarowski, die Lore Brunner, die Theresa Affolter, die Anneliese Römer, die Edith Herding, den Gerhard Just, den Hans Mahnke, also alles Gold in Schriften in Stuttgart. Die hatte der alle engagiert und ich kam dahin und hatte so richtig, war eine volle 12 und war, also Shootingstar ist gar kein Wort. Und das Theater war total erfolgreich. Es gab keine Karten. So. Seit meine Tochter Gudrun hier in Stammheim inhaftiert ist, sorge ich so gut ich kann für die politischen Gefangenen dort. Ein wackerer Schwabe, Dr. Mauer, hat jetzt deren Gebisse repariert, was ja zur sinnlichen, das heißt Wahrnehmung eines Freiheitskämpfers in Anführungsstrichen auch gehört. Ist im Grunde rührend, ja. Mit guten Wünschen für Ihre Arbeit und freundlichen Grüßen. Bitte, Enslin. Ihre Enslin. Den Brief habe ich nie gesehen. Das kriege ich. Das ist interessant. Und dann, ach, da ist ja noch einer. Zumal die Gudrun Enslin eine Mitschülerin von mir war. Ach so, da kommt noch ein zweiter. Wir hatten das ist 5.6.77. Habe ich den auch gekriegt? Die war in der Parallelklasse im Katrinenstift. Und da schreibt Ilse Enslin. Das ist auch noch die Mutter, ja. Ilse Enslin, Traubenstraße 61, 7 Stuttgart 1, 5.6.1977. Als ich mich dann entschieden habe, meiner Sekretärin zu sagen, häng das mal aus und wir schicken da 100 Mark hin. Dieser Brief ist an sich davor, ich weiß nicht, oder habe ich den dazugekriegt? Mag sein, dass der dabei lag. Ein Teil, sehr geehrte Damen und Herren, ein Teil der politischen Gefangenen ist jetzt schon mehr als 6 Jahre in Haft. Während dieser Haftzeit haben sich Zahnschäden eingestellt, deren Behandlung nicht hinausgezögert werden darf. Auf mein Betreiben hin wurden die Stammheimer Gefangenen von unserem Hausarzt Dr. Mauer behandelt. Die Kosten betragen mehr als 10.000 Mark, wobei allein auf einen der Gefangenen über 7.000 entfallen. Der Staat ersetzt nur konservierende Behandlungen und dies nur zu einem Drittel, was im Stammheimer Fall 1.000 Mark ausmacht. Die Angehörigen kommen für die Kosten auf, was aber im oben genannten Einzelfall nicht möglich ist und ein ungedeckter Rest von 4.500 zur Begleichung ansteht. Da dringende Zahnbehandlungen auch für die politischen Gefangenen den anderen Haftanstalten notwendig sind, erlaube ich mir auf Vorschlag und im Einverständnis mit der Mehrzahl der Angehörigen, sie mit der Bitte anzuschreiben, einen einmaligen Unterstützungsbeitrag zu leisten. Mit freundlichen Grüßen, E.A. Ilse Enslin, Kontonummer 112 und so weiter. Da habe ich dann raufgeschrieben, wie ich jetzt hier sehe und gerührt. Ach ja, er hat tatsächlich die Frau geschrieben. Wer Geld überweisen möchte, kann bei der Frau Noack abgeben. Kann es bei der Frau Noack abgeben. Das habe ich runtergemacht. Ich war normalerweise nur die Noack. In Stuttgart. Meine Frau hat er mich eigentlich nie genannt. Am schwarzen Brett. Und das war unser schwarzes Brett. Da steht zum Beispiel, verkaufe Sofa, brauche Fahrrad. Und da hat er Snorking. Das war vor den Ferien. Das ist ziemlich wichtig, ja, weil da hat kein Hahn gekräht. Das Geld wurde überwiesen und fertig. Ich weiß gar nicht, waren es vielleicht 600 Mark oder 500, ich habe keine Ahnung. Übrigens, die Zahnbehandlung von der Enslin, die wurde komplett von ihren Eltern bezahlt, dass das klar ist. Sie sind mir ja ein schöner Schauspieldirektor. Sie spenden einer 22-fachen Mörderin noch Geld für ein Gebiss, damit sie den Aufseher wieder beißen kann. Wahrscheinlich haben Sie das Geld aus der Theaterkasse entnommen. Hoffentlich passt der Kassierer jetzt besser auf. Jetzt weiß doch auch die Krimi, dass sie ein 200-prozentiger Sympathisant sind, bei dem die Förderer der Terrorbande, bitte, bei dem die Förderer der Terrorbande zusammenlaufen. Überhaupt gehören alle Terroristen an Fleischerhaken aufgehängt. Anonymer Brief aus Stuttgart. Tja. Wir fuhren in die Ferien, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingefahren bin. Und ich kam irgendwie im September zurück oder Ende August, keine Ahnung, kann man gleich mal gucken. Da war ich schon auf der Titelseite von der Bild-Zeitung. Peimann, der Dramaturg des Untergrunds, stiftet 50.000 Mark. Das war eine Traumsumme, die die Bild-Zeitung durchgeschrieben hat. Ja. Da war Schleyer als Geisel genommen und man fand ihn nicht. Du Kommunistenschwein. Hast 100 Mark gestiftet für die Terroristenfresse der Enslin. Jetzt wollen wir mal sehen, was du stiftest für die Folgeopfer der vier Toten von Köln. Wenn nicht innerhalb von 8 Tagen in der Zeitung steht, dass du nicht mindestens 1.000 Mark gestiftet hast, bekommst du die Zähne eingeschlagen. Ablauf der Frist am 16. des Monats, mittags 12 Uhr. Trete ja zurück und rühr dich nicht mehr. Die Hände hochreißen, Hände hochdenken. Anonymer Brief, Ort und Datum unleserlich. Mit den Händen wild in der Luft fuchteln. Nein. Staub wischen, aus dem Takt kommen, zurückfallen. Und die Arme dazu? Er hat sich nicht bedroht gefühlt, ich habe mich nicht bedroht gefühlt. An den Bluthund Peimann. Weil wir dachten, das sind alles irre. Du Dreckschwein kommst als Nächster dran. Ich weiß, in einem Brief steht sogar drin, mit welcher Formel. Vergasen soll man dich. Von Gas man ihn umbringen sollte, dachte ich auch, guck dir das an. Am besten mit Chlor oder Phosgen. Aber, Brief eines Mannes aus Karlsruhe. Es war einfach. Am 7.9.77. Naja, es war. Ein Doktor. Theater von der anderen Seite. Mit Interesse haben wir gelesen, dass Sie so gut bei Kasse sind. Für Gudrun Enslin, Hure, Mörderin und Bankeinbrecherin Geld zu spenden. Dieses Pack hat noch nie etwas gearbeitet. Und Wasser und Brot, was Sie verdienen würden, können Sie auch ohne Zähne runterbringen. Man kann es einfach nicht fassen, dass es gebildete Menschen gibt, die diese Flintenweiber unterstützen. Noch dazu Menschen, die vom Staat Gehalt beziehen, den diese Halbtiere vernichten wollen, statt dass man sie verrecken lässt. Auf jeden Menschen, den diese Brut auf dem Gewissen hat, müssten 10 von ihnen umgelegt werden. Schämt sie Mutter sich nicht, für die Hurentochter zu betteln? Wenn es meine Tochter wäre, würde ich mich verkriechen und beten, dass sie stirbt. Die Karte können Sie ruhig an Frau Enslin schicken, damit sie weiß, was man von ihr hält. Ehepaar mit Namen und Anschrift aus dem Urlaub in Garmisch-Partenkirchen. So. Also ich kam eben aus den Ferien zurück und dann tobte der Krieg, ja. Also tobte und also, ach du lieber Gott, ja, wo haben Sie denn das jetzt hier mit der Pistole in der deutschen Botschaft? Dem Rüstmeister Otto zuhören, wie er aus einem Boulevardblatt vorliest. Das Schauspieldirektor des Württembergischen Staatstheaters in Stuttgart schlug einen Brief der Mutter von Gudrun Inslin ans schwarze Brett. Darin wurden die Theaterbesucher aufgefordert und stutzt für die Zahnbehandlung von Terroristen zu spenden. Ich habe noch nie gelesen. Und sich wundert? Ach, der auffordert da zu spenden. Im Übrigen stammte eine Pistole, die beim Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm verwendet wurde, aus dem Fundus des Württembergischen Staatstheaters. Und sich wundert? Aha. Das ist ein Krimi. Allein die beiden Sätze. Ach so, ich soll es laut vorlesen. Ach Gott, neue. Und sich windet? Ich müsste gucken im Schrank draußen, ob da ein alter Ordner da ist. Ich schaue nach, ist kein Problem. Den Akten vertrauen. Es wurde in Stockholm ein Mitarbeiter der dortigen deutschen Botschaft erschossen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber ich weiß, ein adeliger Name. Müsste man gucken. Moment, ein alter Schinken. Was ist der letzte Eintrag? 75. Wann haben Sie gesagt, was war? Dem Rüstmeister sagen, dass es 1972 gewesen sein muss. Moment, wir gehen zurück auf 72. Der Mann wurde erschossen mit einer Pistole, auf deren Knauf drauf stand WSTHH Württembergische Staatstheater Stuttgart. 169. So, so klar. Peimann. Ne? Tannhäuser. Erster Akt, 24 Jäger, Jagdgespäch. Und da müsste ja, dann ja, auch ja, drinstehen. Wer, denn sonst, wer schickt denn sonst eine Knarre da zu den Terroristen? Das kann ja bloß der Peimann sein. Der hat ja auch für die Zähne da was bezahlt. Das ist ja so ein, zwei Polizisten, ein halber Terrorist. Oder ein ganzer. Oder was weiß ich, ich weiß ja gar nicht, was die mir alles gesagt haben. Zünder von Schwert. Diese Pistole wurde Jahre vorher, Carmen, Moment, nämlich 1972, wird ja festgehalten. Statisterie, Herren, Priester. Aus einer Garderobe eines begabten jungen Balletttänzers gestohlen. Ballett. Das wurde auch bekannt gegeben. Dolch. Festgehalten, dass eine unschädlich gemachte, früher funktionsfähige Pistole entwendet wurde. Da steht eine drin. Nur diese Pistole wurde dann wahrscheinlich renoviert, wurde in den gefährlichen Zustand zurückgebracht und ist dann auf dem schwarzen Markt versickert. Drittes Bild, Pistolen, Smith & Wesson, 9mm Knall. Das ist, nee, das war keine, so wie ich informiert bin, war es keine Smith & Wesson. Nachhaken. Ich denke, das ist sowas Ähnliches wie die REC Miami war. Aber genau weiß ich das nicht. Eine berühmte deutsche Illustrierte hat auf der linken Seite ein Riesenfoto von mir gemacht, Klaus Beimann, Württembergische Staatstheater Stuttgart, und auf der rechten Seite ein genauso großes Foto von dieser Pistole, Mordwaffe Stockholm, Württembergisches Staatstheater Stuttgart. Sich vorstellen, wie sich die Schauspieler mit den Waffen des Theaters im Foyer den Weg freischießen. Hören Sie, Sie Salon, Erzrot, Faschist und Moskau-Knecht, dazu die Meinung eines Arbeiters im Ruhestand, dann Sie Hunsfott. Warum gehen Sie mit Ihrem Revolutionsrotz nicht nach Russland? Sie haben die Gerechten inszeniert. Wir spielten die Gerechten von Albert Camus in einer, glaube ich, wirklich ganz tollen Aufführung. Das ist die Geschichte von fünf russischen Revolutionären, die ein Attentat auf einen Großfürsten planen. Und es wird sehr diese ganzen moralischen Fragen, darf man töten, für was darf man töten, ist Terrorismus zulässig? Es wurde mit denen, das war das Stück der Stunde, nachdem die nun endlich diskutiert haben, wer die Bombe werfen darf, haben sie dann einen, glaube ich, Gajajew durfte die Bombe werfen. Und prompt passiert das, er will die Bombe werfen, sieht die Kutsche kommen, da sind kleine Kinder drin und er wirft die Bombe nicht. Katastrophe, also Attentat misslingt. Gibt einen Riesenkrach in dieser Terroristengruppe auf der Bühne des Stuttgarter Staatstheaters, in Camus gerecht, ein Riesenkrach von den Leuten. Warum hast du das nicht gemacht, du Versager, du Arschloch, du Feigling und so weiter, Bombe nicht geworfen. So. Riesendiskussion. Und dann hört das also auf, dass Kirsten Dehne, in diesem Falle die Dora im Stück, am Ende dieser Aufführung sagt, Ich werde die Bombe werfen, auch wenn Kinder in der Kutsche sind. Ich werde die Bombe werfen. Schluss des Stückes. Riesenapplaus. Das ganze Stuttgarter Staatsschauspiel tobt. Die Leute haben geschrien, weil sie das so richtig fanden, dass die Kirsten denen die nächste Bombe auf die Kutsche wirft mit den ganzen Kindern drin. Ja, ein Riesenjubel. Blackout. Jetzt kommt die eigentliche Bombe. Im Dunkeln haben wir die Leinwand runterfahren lassen. Dann ging das Licht wieder an, es lief ein Film und es kam der erste Satz aus der Haffner Symphonie von Mozart. Das ist ein besonderes Schlemmerstück. Da machen Sie alles, wenn Sie das hören. Und dabei sieht man einen Kameraschwenk aus der Kassenhalle durch den Schlosspark am Springbrunnen vorbei zur Straßenbahnhaltestelle. Die Kamera steigt ein, die Straßenbahn fährt los. Wir gucken alle ganz interessiert zu, die Stuttgarter Premierenbesucher. Und fuhr die so langsam mit der Mozart-Symphonie bis zur Endstation Stammheim und dann sahen sie diese Festung dahin und dann kommt so ein Polizist und winkt so mit so einer Kellerabschluss. Ein einziges Tumultgeschrei. Die haben, die eben noch so begeistert waren, dass die Däne die Bombe schmeißt, hatten diesen Schritt von der Bombe, die Kirsten Däne jetzt demnächst schmeißen wird, auf die Leute, die in Stammheim sitzen, diesen Parallelschluss, haben sie nicht ausgehalten. Sie haben dann nur gebrüllt, die Zuschauer, wie die Wahnwitzigen. Sie haben die Gerechten inszeniert. Noch schlimmer, die Pastorenmatratze Ilse Enslin, die das Tier geboren hat. Es heißt Gudrun, hat sich an sie gewandt. Nun sie rot verkommener. 10.000 Mark für solch ein Mistvieh zu sammeln. Da muss man schon Sympathisant sein. Anstatt diesem Luder die Restzähne einzuschlagen, sie wahrhaftes Scheusal. Der Rommelsohn, Kopie geht mit gleicher Post, stellt sich noch schützend vor sie, als wären wir Bürger konservativer Gesinnung, genau auf die rote Syphilis angewiesen, die die Gesindelmoderne frech bietet. Lassen Sie sich die Sauhaare schneiden, sonst werden Sie, oh mein lieber Schwan, sonst werden Sie an diesem Gesinnungssymptom als Sauroter auf Anhieb erkannt. Sie gehören nach Asien, zu den Genghis Khan. Brief eines Mannes mit Namen und Anschrift aus Chicago. Auf den Chor zu sprechen kommen. Sprechen Sie mich nicht auf den Chor an. In den Akten lesen, sonst werde ich gleich wieder wütend, dass der Opernchor sich nicht mehr zu den Mitarbeitern des Hauses zählt, solange Herr Peimann terroristische Bewegungen unterstütze. Herr Peimann, wenn man Sie überhaupt noch mit Herr anreden kann, mit der Sammlung von 10.000 für die Verbrecherin Enslin haben Sie sich und Ihre Bediensteten an allen Morden und Entführungen, die bisher geschehen sind und noch geschehen werden, mitschuldig gemacht. Mit dieser Aktion haben sie bewiesen, dass sie gegen unseren Staat sind und dieser Bande den Rücken steifen. Dies ist die Meinung aller anständigen Bundesbürger. Brief einer Frau mit Namen und Anschrift aus Weinheim. Ein paar Menschen am Wachhaus vor der Justizvollzugsanstalt stehen sehen. Ihre Blicke zurückwerfen. Um die Justizvollzugsanstalt in Stammheim herumlaufen. Den schmalen Gang zwischen den Häusern und dem Zaun entlang laufen. Beim Rundgang die Hundehalter grüßen. Beim Rundgang an dem Ausbildungszentrum für Justizvollzugsbeamte vorbeikommen. Beim Rundgang die Kameras zählen. Beim Rundgang die Kamera entdecken, die nach unten gerichtet ist und einen Gullideckel filmt. Beim Rundgang die Kamera entdecken, die nach oben gerutscht ist und in den Himmel filmt. Sich fragen, wo all diese Bilder angeschaut werden. Beim Rundgang den Joggern nachschauen. Ganz starke Fraktion. Beim Rundgang den Radfahrern ausweichen. Es gibt auch Extremsportler im TV Stammheim. Beim Rundgang dem Takt der Nordic Walker nachhorchen. Die walken hier durch ganz Stammheim und sind immer sichtbar. Beim Rundgang überlegen, wohin all dieser Bewegungsausgleich führt. Stehen bleiben und den Rufen der Gefangenen nachhorchen. Den Blick an der Fassade des Gefängnisses hin und her wandern lassen. Sich erinnern, dass in Kürze die beiden oberen Stockwerke des Gefängnisses abgetragen werden, weil das Fundament zu schwach ist für das Gewicht des Bauwerks und seiner Insassen. Beim Rundgang vor dem Aushang des Gerichts stehen bleiben. Angekündigt wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, 75. Prozesstag. Die Angeklagten haben arabische Namen. Hören, wie Gudrun Enslin in der Mehrzweckhalle sagt. Und das exakt Hören, wie Ulrike Meinhof exakt sagt. Exakt! Hören, wie Ulrike Meinhof sagt. Nie, exakt, noch nie. In den Prozessaufnahmen aus Stammheim nachhören, wie Andreas Bader wörtlich sagt. Wie sagt er das denn? Wörtlich? Nachhören, wie Gudrun Enslin wörtlich haben wir gesagt sagt. Wörtlich haben wir gesagt. Hören, wie Ulrike Meinhof, das ist alles Unsinn, sagt. Das ist alles Unsinn. Senden, wie Gudrun Enslin während eines Prozesstages hustet. Auf die Pausen achten. Die Verhandlung mit einer Behandlung verwechseln. Sich einen Feind in den eigenen Zahnreihen vorstellen. Sich örtlich betäuben lassen. Der schlimmste Feind ist das Bakterium. Wenn der Zahn offen ist, dann kommen aus dem Speichel Bakterien in den Zahn hinein und die muss man desinfizieren, töten. Über innere Sicherheit im Gebiss nachdenken, auf Komplikationen stoßen. Haben Sie noch Charakter, Sie Schwein? Die soll ohne Zähne fressen, die Mörderin und Pfarrerstochter. Auge um Auge, Zahn um Zahn und die Todesstrafe, ab sofort. Denn wir bezahlen unsere Steuern für diese Fressen schon viel zu lange. Karte einer AG an das denkende Ort und Datum unleserlich. Der Webseite des TV Stammheim entnehmen, dass Sport stark macht. Immer geradeaus. Mit der Justizvollzugsanstalt im Rücken zum TV Stammheim laufen. Da gibt's ja Rückengymnastik und was weiß ich. Die Straßenschilder der Querstraßen lesen. Diese ganzen modernen Sachen. Bauch, Beine, Po und Stepp-Aerobik, Hip-Hop. Zikadenweg lesen. Glühwürmchenweg lesen. Termitenweg lesen. Sich über Tunnelwege und Staatsbauten Gedanken machen. Und das Taugetrick. Links, rechts, links, rechts. Irgendwann in dieser Zeit, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwann nachts, ein Erlebnis mit Stammheim. Nach einer Diskussion über die RAF möchte ich dieses Gefängnis wenigstens einmal von außen sehen. Mein Begleiter hat gemeint, dann fahren wir einfach mal raus, wenn du das noch nie gesehen hast. Es ist nach Mitternacht und dann fuhren wir also nächtens da die Straße lang aufs Gefängnis zu. Das war ja schön hell beleuchtet, man konnte es nicht übersehen. Schalten die Scheinwerfer aus, schauen. Über den Begriff die herrschende Ordnung nachdenken. Grusel, volle Beleuchtung, hohe Mauern. Zwei Uniformierte laufen Streife rund ums Gefängnis, weiß man ja auch nicht, wenn man da nicht nachts mal steht. Und dann kamen aber ziemlich schnell zwei auf uns zu. Sie tragen Maschinengewehre, wirken nervös. Sich ausweisen? Da ist uns ganz mulmig geworden und dann kam der ewig nicht mehr. Warten. Und da haben wir natürlich rumdiskutiert. Über den Begriff notwendige Gewalt nachdenken. Ja, auch darüber. Freiheit und was ist möglich und was nicht und worüber muss man sich eigentlich alles Gedanken machen? Staatsmacht. Jahrelang habe ich meinen Sohn die Scheußlichkeiten des NS-Regimes vor Augen gehalten. Habe, wenn die Ordnung im sogenannten Dritten Reich gelobt wurde, dagegen gesprochen. Aber so langsam fange ich an zu glauben, dass es wohl doch besser wäre, eine Regierung zu bekommen, welche Leute wie Sie umgehend aus ihren Ämtern entfernt. Brief eines Mannes mit Name und Anschrift aus Sulz. Ja, und endlich haben wir die Ausweise samt Ermahnungen wieder und können losfahren. Peimann Theater. Penis demonstrierend, genital sich zieren, Wollust zeigen, Brunst. Erektionen kosen, Hände unter Hosen, ist dies wahre Kunst? Ist es Kunstbestreben, so sein Bestes geben, hocherotisch geil? Doch man lockt die Massen, füllt damit die Kassen, wird berühmt und feil. Nunmehr da 3 Jahre, diese Art von Ware, bestens durchgeprobt, wäre es vermessen, wollten wir vergessen, was man oftmals lobt. Viel dem Volk geben und mit edlem Streben auf Gestalt, Gehalt, Stücke nachzuspüren, doch geht's aufzurühren, Terror und Gewalt. Wollte man es nicht verstehen? Ließ ein Film uns sehen, jene Straßenbahn? Stammheim ist die Richtung. Dies war der Sinn der Dichtung. Darauf kam es an. Soll man es verwehren, dass noch solche Lehren ich empfindlich bin? Im Theater schüren, spenden, Mord entführen. Liegt System darin? Von einem Facharzt für innere Krankheiten Kornwestheim. Sich durchsuchen lassen. Platz nehmen. Wir hatten in Stuttgart so eine typische provinzielle Theaterkritik und da gab es einen besonders fürchterlichen Theaterkritiker. Alle Theaterkritiker sind fürchterlich, aber der war nun wirklich extrem fürchterlich. Der war von Beruf Anwalt, übte das aber nicht mehr aus, weil er hauptsächlich als Theaterkritiker. Der wurde zum Pflichtverteidiger, ich glaube für Bader. Und hat durchgehend gepennt, wie wahrscheinlich eine Vorstellung auch, ne? Weil die auch überhaupt nicht beteiligt waren, es war denen auch scheißegal. Das große Wort führten Chili und andere. So. Als wir das erste Mal dahin kamen auf unseren Studien für unsere Gerechten, kamen die ganzen Schauspieler mit. Und dann sind wir alle in diesen total bewachten Gerichtssaal eingegangen da und haben uns, fett die Schauspieler sind, Eleonore Zetsche, in die erste Reihe gesetzt und haben jetzt mal so zugeguckt, na, wie sehen denn so Terroristen aus? Wie können wir die denn jetzt im Staatstheater Stuttgart spielen? Zuhören. Der Satz sagt wirklich genau alles über die Konzeption der Prozesse als Schauprozesse. Hören, wie Andreas Bader in der Mehrzweckhalle sagt. Na, hören Sie doch mal auf zu grinsen. Zuhören, wie Gudrun Enslin falsch sagt. Die Behauptung ist falsch. Hören, wie Ulrike Meinhof sagt. Moment, wir warten erst an. Ich stelle einen Ablehnungsantrag. Du auch, ne? Hören, wie Jan-Karl Raspe. Der Verurteilungszwang, der in dem ganzen Schmierentheater sichtbar wird hier, sagte. In dem Moment wacht dieser Pflichtverteidiger auf und sieht plötzlich Kirsten Dehne und Eleonore Zetsche und Klaus Peimann vor sich. Bin ich jetzt im Theater oder bin ich jetzt in Stammheim? Wo bin ich denn überhaupt hier? Große Aufregung, alle Pflichtverteidiger regen sich auf, alle Angeklagten regen sich auf, die Wahlverteidiger. Das war vielleicht der Moment der nächsten Nähe, die der Staatstheater Stuttgart jemals zum Terrorismus hatte, weil jetzt alle bis Frau Enslin und Frau Meinhof alle völlig perplex waren, dass da plötzlich so viele Schauspieler im Paket saßen, ja. So. Soll doch die Bande ihre Zähne putzen? Dann brauchen sie nämlich mit 30 ein Maul voll Kronen. Das ist die Meinung vieler Bürger in Fabrik und auf der Straße. Ohne dass ich meinen Namen nenne, ich könnte sonst umgelegt werden von der Bande und ihren Helfershelfern. Schreibfehler. Wir sind eine Oberschulklasse und möchten Ihnen endlich sagen, dass der Direktor Peimann für Stuttgart und das Kulturleben untragbar geworden ist. Wir, unsere Eltern und Bekannten, besuchen sonst das Theater nicht mehr. Jeder weiß, dass Peimann rot ist. Aber selbst ein guter Kommunist hätte sich von den Zahnzahlungen distanziert. Anonym an Intendant Doll. Und der Doll, das war mein Chef, ein begabter Theatermensch, aber vor der Obrigkeit hat er immer geknickt. Ja. Ich habe einmal ein ganzes Jahr nicht mit ihm geredet, muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja, hier ist Doll, ja. Ach so, hier ist das ja. Meine persönliche Auffassung, schreibt Hans-Peter Doll, der seines Zeichen Generalintendant, meine persönliche Auffassung zur Diskussion um Schauspieler Klaus Peimann werde ich am 21.09. vor den zuständigen Gremien im Verwaltungsrat und im Theater bei der Bundesstaatsanwaltschaft darlegen und vertreten. Kein Wort hat er gesagt, nicht eins. Ah ja, ich soll mich freundlicherweise bereithalten da zum Verwaltungsrat, schreibt der Scheinheilige. Mensch. Packen Sie Ihre Koffer. Sie sind hier fehl am Platze. Sie großer Dreck im kleinen Haus. Brief eines Mannes mit Namen und Anschrift aus Korntal. Das hat sich ja dann etwas anders entwickelt, weil sich ja der Rommel da gezeigt hat. Das Radio von damals einschalten. Und nun zum Fall Peimann. Lieber Gott, dem Peimann seine politische Meinung habe ich natürlich überhaupt nicht. Der Peimann bewegt sich so links irgendwo. Das muss ich nochmal anders erzählen. Ich sollte Theaterdirektor werden. Sie können ja alles wegschmeißen. Ich sollte Schauspieldirektor in Stuttgart werden. Da war ein sehr netter Mann, der hieß Klett. Das war ein FDP-Mann, der hat mir alles versprochen. Ich soll ein Schauspieldirektor werden und so. Und das fand ich toll und so. Und dann kam ich wieder nach Stuttgart, um da jetzt zu verhandeln. Und da war der Klett gestorben. Und es war Wahlkampf. Und an sämtlichen Säulen waren immer Rommelfilme angesagt, und zwar von den Papa-Rommel, also Sieben gegen alle Alamein, Panzer vor Truppuck, Rommel der Wüstenfuchs. In jedem Stuttgarter Kino liefen diese Rommelfilme. Ich sage, was ist denn hier passiert? Wird das hier zum Trainingscamp für Wüstenfüchse? Nein, wissen Sie, der Sohn vom Rommel möchte gern Bürgermeister werden, und da zeigen wir ein bisschen die alten Filme. Also so fing das, da war ich, dachte, ich hau sofort wieder ab. Das gibt's ja nicht, dass die jetzt mit ihrem, mit diesem, ich weiß, der Rommel ist ein ganz, der Alte ist ein ganz interessanter Mann gewesen, zwiespältig, aber letztlich ist er natürlich ein Nazi-General gewesen, ja, und zwar eine Erfolgsnummer. Mit dem hat dann sein Sohn, ich dachte, in die Stadt gehst du nicht, bist du verrückt geworden. Und gerade dieser Rommel, der Bürgermeister, hat dann schließlich gezeigt, dass er doch ein Sohn von diesem Panzergeneral ist. Ich kann ja nicht mein Gehirn bei unserem Generalsekretär abgeben und mir stattdessen das Parteiprogramm einsetzen lassen. Weil er hat sich dann wirklich wie ein Panzergeneral verhalten, indem er uns gehalten hat. Der war wirklich gut. Und keine Diktatur, fast keine Diktatur der modernen Zeit hat darauf verzichtet, das Wort Freiheit zu verwenden. Aber Freiheit heißt einfach in erster Linie die Freiheit der Andersdenkenden. Das ist zwar so formuliert worden von Rosa Luxemburg, aber es ist im Kern immer die Haltung der CDU gewesen. Was ist denn los? Masse! Auch meine Zähne müssen gemacht werden. Die Krankenkasse übernimmt aber nur einen Teil der Kosten. Der Rest von 1.475 Mark und 67 Pfennig muss ich als Rentner selbst aufbringen. Ich hoffe, dass Sie mir selbst oder durch Ihre Freunde helfen können. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Brief eines Mannes mit Namen und Anschrift aus Stuttgart. Jetzt erzähle ich Ihnen eine Anekdote. In der allerschlimmsten Zeit, ich nehme an, irgendwo Herbst 77, wo praktisch permanent bei uns angerufen wurde, die Polizei sagte, sollen wir Ihnen heute Abend eine Hundestaffel schicken? Sie haben doch heute Premiere. Ich sage, was soll denn mit einer Hundestaffel? Ja, wir können ja die Hundestaffel vor das Theater stellen, damit die eventuellen Attentäter gegen Sie abgeschreckt werden. Ich sage, mach doch keine Premiere mit der Hundestaffel. Also so, Schleyer war gefangen. Und die Stadt war sehr unter Bewachung. Und ich treffe nachts um so Viertel vor zwölf oder zwölf nach einer Faust-2-Vorstellung im Park Herrn Rommel, Mutterseelen allein. Ich sage, Mensch, Herr Rommel, Sie können doch hier nicht nachts allein durch den Park gehen, wenn da so ein paar Terroristen kommen und Sie als Geisel nehmen. Sagt er, Peimann, wissen Sie was? Wenn die Terroristen kommen, ja, dann gehe ich einfach mit. Dann gehe ich mit, leiste keinen Widerstand, werde mich wahrscheinlich ins Auto ziehen, mache ich mit. Und dann werden wir losrasen mit dem Auto und dann werde ich sagen, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mir ein kleines Pfeifchen stopfe. Dann werden die natürlich sagen, natürlich können Sie ein Pfeifchen stopfen. Darauf macht der Rommel. In die Tasche, hat er im Park mir vorgegeben, in die Tasche gegeben, hat so einen Tabaksbeutel rausgeholt, ja, so groß wie ein Portemonnaie. Und er hat sein Pfeifchen in den Mund getan und den Tabakbeutel aufgemacht, ja, und hat da reingegeben, Tabak rauszuholen und hat einen kleinen Damenrevolver rausgezogen. So ein so ein Trommelrevolver. Und dann sagt, wissen Sie was, Beimann, dann schieße ich mir den Weg frei. Jetzt wäre der Schuss gekommen. Wäre. Nach dem Dank der gütigen Nachhilfe von Herrn Oberbürgermeister Rommel nicht mehr zu befürchten ist, dass man als Sympathisant der BM-Gruppe strafrechtlich verfolgt wird, habe auch ich mich entschlossen, diese durch eine monatliche Zahlung von 100 Mark finanziell zu unterstützen. Haben Sie bitte die Freundlichkeit, mir das Konto mitzuteilen. Karte eines Musikprofessors mit Name und Anschrift aus Stuttgart. Anmerkung aus der Dramaturgie, es gibt keinen Professor mit diesem Namen und keine solche Straße. Ach, das hat er beide aufgeschrieben. Und weil das so schön geordnet hat, das hat nicht die Nord gemacht. Anfang der 80er. Ich lande nach langem Suchen in Stammheim. Ich entwickle zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland so etwas wie Heimatgefühle. Zweimal pro Woche mindestens besuche ich Veranstaltungen des TV Stammheim, mache Yoga und Paartanz. Rückwärts öffnen, cha-cha-cha. Rückwärts öffnen, cha-cha-cha. Kick, drehen, drehen, cha-cha-cha. Dritter Durchgang mit Turkish Towel. Liege, cha-cha-cha. Zweites Mal, cha-cha-cha. Drittes Mal, cha-cha-cha. Beide drehen und cha-cha-cha. Wie? Die ganzen Kopien hier. Drehen, drehen die Box. Laufen, laufen, cha-cha-cha. SPD-Fraktion. Laufen, laufen, cha-cha-cha. Politische Instinktlosigkeit. Beide drehen, zweiter Durchgang. Die politische. Mit New Yorker. Das hat mit Politik im Grunde gar nichts zu tun. Cha-cha-cha. Vorwärts öffnen, cha-cha-cha. Würde ich Sie ein Schwein und beide drehen oder einen Esel nennen? wäre dies eine Beleidigung dieser Tiere. Tja, tja, tja. Telegramm aus Bruchsal. Ja, hier, Gewerkschaft der Polizei. Ihnen gehört die Mistgabel auf den Kopf gearscht, dass die Socken platzen. Anonyme Karte aus Nürnberg. Ach so, dann war natürlich noch ein tolles Ding. War im Parlament mein Fall oder unser Fall. Und ich hatte Proben und dann habe ich gesagt, jetzt geht's los. Und dann saß auf der Zuschauertribüne kein Mensch außer ich. Es war abends. Ach so, die haben das auf... Ja, das sollte viel früher sein, dann haben sie Demonstrationen befürchtet, wurde gesagt. Ja, und dann kam das erst abends um 10:30 oder was weiß ich. Und also ich bin darüber geflitzt, sind ja nur so 100 Meter vom kleinen Haus, heißt das in Stuttgart, das Schauspielhaus. Bin da also rein. Es war kein Arzt da, ich saß total alleine auf dieser riesigen Zuschauertribüne. Und die haben da rumgegeifert und haben dann immer nach oben gesprochen zu mir. Es war wie in Büchners Danton, ja. Wenn sie da sind. Entscheidend ist beim Tischtennis, dass man die Gedanken des Gegners errät. Das muss man schon sagen, es hatte irgendwas. 80% vom Tischtennis wird im Kopf entschieden. Und wenn ich den Gedanken vom Gegner errate, reagiere ich, bin schneller. Und dann gewinne ich, wie in der Politik. Jedenfalls saß ich scheinbar auf der Anklagebank, aber im Grunde saß ich auf dem Thron. Weil alle haben sich irgendwie, diese ganzen parlamentarischen Zwerge saßen 15 Meter unter mir und haben sich immer so gerechtfertigt. Dem Trainer zuhören, wie er sich selbst anfeuert. Dem Trainer zuhören, wie er anfeuert. Und lang. Nochmal kurz. Drei Bälle. Eins, zwei. Der nächste Schuss. Gut. Da waren dann immer so Anfragen und er wurde dann darauf geantwortet. Das Vertrauen zwischen Landesregierung und Peymann sei erschüttert. Die SPD schwieg, stellte keine Fragen, gab es prompt. Sie haben nichts gesagt, ja. Das war's. Sie Schwein. Und die Arme dazu. Terroristensympathisant. Wir. Noch zwei. Die wir das Glück haben, in einem Staat nie Lift leben zu können. Immer in die Ecke. Wo man nicht willkürlich umgebracht wird. Noch zwei. Müssen ausgerechnet einen Peimann. Und zwei Basic mit Armen. Von unseren Steuergeldern bezahlen. Zwei nie Lift. Vielleicht sitzen Sie einmal in einer von Luftpiraten gekaperten Maschine. Leckhörn. Und haben dann Zeit, über diesen Brief nachzudenken. Dies hofft und Arme wünscht eine Schwäbin aus Böblingen anonym. Die letzten zwei. Geben Sie das Verhältnis mit den jungen Leuten auf. Zwei Basic. Hoffentlich fällt Ihnen keine Kulisse auf den Kopf. Zwei in die Lift. Sehen Sie sich im Verkehr vor. Zwei Leckhörn. Sie haben doch auch Familie. Wie die Sonne begrüßen. Mit Besuch wirst du bald rechnen können. Die letzten zwei. Anonyme Karte aus Celle. Und von vorne. Nun hat sich ja, Herr Oberbürgermeister, die Landesregierung festgelegt. Sie will jedenfalls, das hat der Kultusminister gestern Abend im Landtag noch erklärt, alle Maßnahmen ergreifen, um den Schauspieldirektor, um dessen Arbeitsverhältnis so bald wie möglich zu beenden. Ich bin vor allem der Auffassung, dass man zunächst mal mit dem Schauspieldirektor reden muss. Das ist ja noch gar nicht geschehen. Man muss gucken, vielleicht finden wir das noch. Es gab dann eine entscheidende Verwaltungsratssitzung, nachdem Filbing und die Öffentlichkeit und die Polizeigewerkschaft und wer auch alles und der Opernchor, alle hatten ja, es gab ja eine Einheitsfront, weg mit dem Peymann und diesen ganzen Terroristen. Und Doll verhielt sich neutral. Da war der ganze Verwaltungsrat mit dem Hahn, dem Minister, als Chef und das ging so ein Flur entlang. Auf dem Flur lagen die ganzen Schauspieler auf dem Boden. Da waren ungefähr 30, 40 Leute, auch Techniker. Und die ganzen Leute mussten über die Schauspieler weggehen. Und die schrien immer, Peymann, Peymann, Peymann, ich auch. Beim Behandeln ist es so, nach der Röntgenaufnahme wird der Zahn isoliert von den restlichen Zähnen. Und ich kam mit Hermann Beil und meiner Direktion da an. Das heißt, da wird ein Kofferdamm um den Zahn gelegt? Ja. Den Herrn Ball dürfen Sie nicht mitnehmen, den Herrn Jensen, den Herrn Kirchner, die Frau Sturm dürfen Sie nicht mitnehmen, Sie sollen alleine. Damit von außen kein Speichel in den Saal eindringt? So, Sie sind doch eine Gruppe und Sie sind doch auch so viele. Nein, nein, Sie sollen alleine. Der Kofferdamm ist nichts anderes als so wie so eine Art Gummi über den Zahn gezogen, dann guckt eben aus dem Mund nur der Zahn raus. Ich komme da rein, der ganze Saal sitzt da voll, so, weiß nicht, so 20, 30 Leute, die Minister, zwei Minister waren da, ich glaube der Finanzminister oder und eben Rommel und so weiter. Der Patient kann währenddessen nicht zubeißen. Und Doll, ach Klößchen, und so. Und da sagst du Gewerkschaft und Betriebsrat. Und das Allerbeste ist, man arbeitet steril. Das heißt, da kommt kein Keim von außen hinein. Ich saß, das war so ein großes... Du musst leider den Mundschutz aufsetzen. Ich versuche lauter zu reden. Da saß der Hahn. Ja, Hahn, der Minister, Kulturminister in der Mitte. Die erste Schicht des Saales ist eben Schmelz, ist sehr hart. Dann kam Rommel, und dann kam ein Beisitzer. Muss ich jetzt entfernen. Und dann ging das so rum. Da wird sozusagen der Zahn trepaniert. Und hinten war ein Telefon. Und an dem Telefon saß irgend so ein Assistent von ich weiß nicht wem. Der musste das immer hin und her. Da sieht man in der Tiefe, jetzt habe ich ungefähr 2 Millimeter entfernt, der Schmelz ist jetzt weg. Und dann haben die mich richtig, die haben mich fertig gemacht. So, ja. Wenn noch mehr Speichel da sein sollte, gibt es einen großen Absauger. Das klingt dann so. Und immer klingelte das Telefon. Und immer nahm das dieser Mann ab und nahm das Telefon. Und schrieb einen Zettel und gab den Zettel dem Rommel. Der soll das dem Hahn weitergeben. Dabei kann es auch sein, wenn man zu hastig bohrt, dass man durch den Zahn durchbohrt und das Ganze für die Katz war und dass man den Zahn wieder ziehen muss. Das kann in der Front sehr, sehr häufig passieren. Und Rommel las immer den Zettel durch und riss ihn kaputt und tat es 3 oder 4 Mal und schmiss den in den Papierkorb. Jetzt nähere ich mich dem Pulpacavo. Das ist sozusagen die Höhle, wo sich die einzelnen Nerven aus jeder einzelnen Wurzel treffen. Und die Verhandlung ging weiter. Das heißt, man rutscht so hinein in den Zahn und sobald man das Pulpacavum findet, dann wird der Zahn getrocknet, dann macht das so. Dann war irgendwann Pause. Wie Rindvieh, wie großes Arschloch, Schmarotzer und Bastard unserer Gesellschaft, du Pestbeule, roter Spinner, du Dreckschwein, sie Arschloch, Sympathisant der Bande, so etwas macht doch nur eine Drecksau wie du, so sieht dein Affengesicht auch aus, Direktorenschwein, sie Schwein, mörderische Drecksau, sie Schwein und Terroristensympathisant, sie Feind des deutschen Volkes. Wenn sie nicht von selber gehen, sollte man sie herausprügeln. Dann kam dieser junge Mann vom Telefon und sagte, Herr Minister Hahn, der Ministerpräsident muss Sie unbedingt sprechen, er hat schon 3 Mal angerufen, er versteht gar nicht, dass Sie ihn nicht zurückrufen. Ja gut, ich kann ja nicht telefonieren. Ja, dann geht es da in der Garderobe und so weiter. Dann wurde der Hahn rausgerufen und man hörte immer nur wieder, man sagte, ja. Dann hat der Film irgendwie total zusammengeschrien. Dann ging ich aufs Klo und der Hahn auch aufs Klo. Da hat der Hahn so wahnsinnig geheult auf der Toilette, dass ich fast den Hahn getröstet hätte. Der hat geheult wie ein Wahnsinniger. Der Filminger hat den total zusammengeschissen und hat gesagt, dass die Sitzung hört nur auf mit dem Rausschmiss von Beimann um 13 Uhr. Das war das Ding, was ich vorher im Fernsehen gesehen hatte. Genau. Helf ich mir mit diesem Instrument? Er hat dann irgendwann wirklich Schnauze voll gehabt. So ein Stahlinstrument mit vielen kleinen Widerhakern. Dann dringt man damit ein, dreht das ganz leicht, man darf nicht zu viel drehen, sonst verhakt sich das in den Kanal hinein und zieht einfach kräftig dran. Und dann reißt der Nerv sozusagen an der dünnsten Stelle. Und wir saßen im Vorraum, fast alle auf dem Boden und haben da gewartet. Und nach einiger Zeit kam dann ein Anruf von einem hochgeachteten Marinerichter, seines Namens Filbinger. Ist noch nicht bald vorbei. Sie gehen da nicht raus, Herr Hahn, ohne den Beschluss, dass der Peimann mittags entlassen wird und die Stadt verlässt. Und der Rommel hat diese Zettel immer gekriegt, Herr Hahn, bitte den Ministerpräsidenten, und hat die Zettel immer vernichtet, damit der Hahn nicht mit dem Filminger telefoniert. Ja. Das fand ich eine echte Heldentat. Ja. Dann wird ein Medikament hineingetan, damit die Wunde ausheilt und anschließend mit einer richtigen Füllung versehen, beziehungsweise einer Krone. Und dann ist nach der zweiten oder dritten Sitzung die Behandlung beendet. Und dann kam sein Beschluss zustande, dass ich habe dann eben angeboten, dass ich, glaube ich, wenn das so war, dass ich eben meinen Vertrag nicht verlängern werde. Ja, das hat mir der Rommel dann unheimlich vorgeworfen. Er hat gesagt, Sie sind verrückt geworden. Sie hätten das einfach aushalten müssen. Das ist einfach so eine Art Entspannungsmusik. Die Patienten schlafen fast ein. Das ist wunderbar. Mit dem Zahnarzt über seine eigentlichen Träume sprechen. Ich wollte kein Zahnarzt werden. Ich wollte natürlich Astronaut werden. Jeder andere. Luft reinlassen. Naja, das war's denn. Das ging dann irgendwie nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, ich muss Luft rein und hab dann hingeschmissen. Dann ist er weg. Dann musste ich irgendwas bestätigen. Ach so, dass ich meinen Vertrag nicht verlängere. Das war dann die Bombe. Ich glaube, die Vorgeschichte brauche ich nicht mehr groß zu erläutern. Dafür kann ich Ihnen telefonisch jetzt Klaus Peymann am Apparat vorstellen. Herr Peymann, Sie möchten gerne zu Ihrem Fall etwas Neues sagen. Ja, ich habe heute eine persönliche Erklärung abgefasst, die ich Ihnen gerne verlesen möchte. Die hat folgenden Text. Ich habe heute dem Kultusminister des Landes Baden-Württemberg, Herrn Professor Hahn, mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag als Schauspieldirektor der Württembergischen Staatstheater Stuttgart über den 31. August 1979 hinaus nicht verlängern werde. Der Kultusminister hat in seiner Erklärung vor dem Landtag... Wir Bürger wollen nicht, dass Sie bis zum 31.08.79 als Schauspieldirektor in Stuttgart bleiben. Wir müssen den Entschluss der Politiker, Sie noch eine Weile zu halten, zwar respektieren, werden uns aber bei den nächsten Wahlen daran erinnern, sollten Sie, sehr geehrter Herr Peymann, bis 1979 in Stuttgart bleiben wollen, werde ich alle Theaterfreunde zum Boykott des kleinen Hauses aufrufen. So, wie das die Gewerkschaft der Polizei schon gemacht hat, Brief einer Frau mit Namen und Handschrift auf Ludwigsburg. Für unser Publikum Theater zu machen, wie bisher. Das ist die Erklärung, die ich heute abgegeben habe. Und für deren schnelle Durchsage wir Ihnen danken. Auf Wiederhören, Herr Peymann. Ja, Wiedersehen. Inzwischen war ich sogar mal drin. Ich habe diese Führung mal mitgemacht, nach jahrelangem von außen schauen. Da kommt ja jeder mit so einem dicken Schlüsselbund von 20 cm Durchmesser, vollgehängt mit riesen Schlüsseln, wie man sich's als Kind vorgestellt hat, im Schloss. Wenn ich da jetzt durchlaufe, ich habe auch ein komisches Gefühl gehabt, muss ich wirklich sagen. Das ist wie wenn ich in die Wilhelma gehe. Da gehe ich auch nicht so gern hin, weil ich Tiere in dieser Art Haltung einfach nicht so gerne angucke. Jugendliche Gefangene beim Tischtennisspiel. Wir betreten das Dach. Ich gehe die Auslaufmöglichkeit für die damaligen RAF-Inhaftierten ab. Wunderbare Weitsicht. Ich schaue in den Hof hinunter. Dort machen Häftlinge Sport. Genauer, Kreislaufen, Ballspiel. Ich schaue auf die andere Seite. Nicht weit entfernt die Wohnhäuser der Pflugfelder Straße. Genauer, das Haus, in dem ich als fünfjährige Republikflüchtige eingepfercht lebte. Und sehe die Sportanlagen für die Stammheimer in Freiheit. 1, 2, 3, 4. Der Jazzdance-Gruppe zuschauen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Go! Haben Sie eigentlich Ihre Fahnen auf Halbmast geflaggt? Es wird Zeit. Sonst meint man doch, Sie seien umgefallen. Aber ein Peymann fällt nicht um. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, haben Sie etwa die Pistolen mit ins Gefängnis genommen? 7, 8, 1, 2, Sie schäbiger Helfershelfer der Mordbuben. Solche Leute wie Sie sind die wahren Mörder. Mörder mit der weißen Weste. Brief eines Mannes mit Namen und Anschrift aus Ulm. In den Staub beißen. Der Filbinger hatte zwei Söhne. Das eine ist der krumme Spät, der kleine Gauner, jetzt großer Wirtschaftsboss. Und der andere ist Rommel. Beide Außentanzen. Und der Spät hat immer tagsüber gesagt, Herr Ministerpräsident, Sie müssen jetzt konsequent sein. Sie haben das nicht gemacht. Und der Hochhut ist, das stimmt alles nicht. Sie müssen jetzt konsequent sein. Und der Rommel hat gesagt, Mensch, Filbinger, sag doch, dass du da aus Panik gelogen hast. Das wird jeder verstehen. Und Filbinger hat dann dem Spät gehorcht. Der hat ihn immer so schön reingetrieben, dass er konsequent bleibt. Und back, war Filbinger weg. Und Spät war Ministerpräsident und nicht Rommel. Beide wollten es werden. Und die Ironie der ganzen Angelegenheit ist, dass dann Herr Filbinger, der uns rausschmeißen wollte, noch früher weg war als wir. Die Tragödie wurde in Stammheim gespielt, plus Filbinger war es dann das Lustspiel, das war der Aristophanes. Das war dann der Jux. Ich habe mich halt totgelacht, ja. 5, 6, 7, 8. Eine Verbindung herstellen. Mephisto möge ihr Wegbegleiter bleiben und sie dorthin bringen, wohin sie schon längst gehören. In die Hölle. Peymann-Beschimpfung von Helga Taug und Daniel Wetzel. Mit Klaus Peymann, Bärbel Noack, Rolf Otto, Gabriele Vogler-Stump, Alexander Tambolini, den Trainerinnen und Trainern sowie Mitgliedern des TV Stammheim, sowie Margarita Broch und vielen anderen. in Kooperation mit dem Schauspiel Stuttgart, dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Staatsarchiv Ludwigsburg. Ton Dirk Schwibbert, Regie Helga Taub und Daniel Wetzel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.